분양고라 즉 제네랄 시크레티아 데 체티가 데 라우티신 레볼루션나렌 헐크스 파타이 운 프레젠트 데 데모크라티션 헐크스 어퍼블리클 라오스 리스트 데 융스트 아인 안포 텔레그람 안게너슨 김종은 Darin dankte er Kim Jong-un vor Sendem der Partei der Arbeit Koreas, vor Sendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberstem Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, der ihm zu seinem 79. Geburtstag herzlich gratuliert hatte, aufrichtig. Er äußerte seine Überzeugung davon, dass sich die traditionellen Freundschaftsbeziehungen zwischen den beiden Parteien, Staaten und Völkern beider Länder, der Demokratischen Volksrepublik Laos und der Demokratischen Volksrepublik Korea, ununterbrochen weiter verstärken und entwickeln werden. Der laotische Präsident wünschte Genossen Kim Jong-un gute Gesundheit und Glück und Erfolg bei seiner erhabenen Arbeit.